telling me that I'm me. It makes my head spin and turn when I learn to differ reality from a dream. I'll be as lucky as you've never been. Drum and Bass in Deutschland in Radio Unfrisiert auf H1. Nächste Woche in Radio Unfrisiert Born to Shop, Glanz und Elend des Konsums mit Oliver Byrne. Morgen in H1 Schwarz-Weiß. Das Jazz Festival in Idstein und Daniela Baumeister. Dieses war Drum and Bass in Deutschland in Radio Infusiert. Redaktion Stefan Müller. Am Mikrofon war Klaus Walter und wir haben gehört in der letzten Stunde Steve von Gyration Records, Steve Stett genauer gesagt. Jan alias Kabuki von Precision und von Megashira. Danach Panacea, Mathis Moos aus Würzburg von Chrome Records. Und in diesem Set immer noch Thorsten von Blowpipe. Wenn ihr die Tracklist haben wollt, wenn ihr Fragen habt, Radio Unfrisiert HR1 60222 Frankfurt. Radio Unfrisiert HR1 60222 Frankfurt. Drum and Bass in Deutschland. Bye bye. HR1. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Every day of my life. Move it, baby.

yourself.